欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果。德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Hallo Sarah, hast du heute Abend schon etwas vor? Ich wollte gerne etwas Gesundes kochen. Nein, noch nichts Bestimmtes. Warum fragst du? Hast du eine Idee? Ich habe gelesen, dass eine ausgewogene Ernährung wichtig für die Konzentration ist. Was schlägst du vor? Wie wäre es mit einer Gemüsepfanne und frischem Lachs? Die Zutaten, die wir dafür brauchen, sind sehr gesund. Gute Idee. Ich brauche sowieso noch frische Kräuter und Vollkornreis. Wir können zum Bioladen gehen. Die Qualität der Produkte dort ist hervorragend. Sollen wir auch Obst für den Nachtisch mitnehmen? Äpfel haben gerade Saison. Perfekt. Dann lass uns in einer halben Stunde losgehen. 这段对话非常实用。我们来看看。 Lukas 提到的 ausgewogene Ernährung 也就是均衡的饮食。 他还提到饮食对 Konzentration 专注力很重要。接着他问 Was schlägst du vor? 你提议什么？ 这里的动词是 Vorschlagen。 这句话也可以变成间接问句，例如 Lukas fragt, was Sarah vorschlägt. 在这种带有疑问词的间接问句里，动词要移到句尾。 没错 ，Sarah 接着说 ，Die Zutaten, die wir dafür brauchen, sind sehr gesund. 这里使用了宾格关系句， 先行词是复数的 ，Die Zutaten 食材，关系代名词 ，Die。 在子句中担任受词，由于是我们需要这些食材。 除了食材，他们还需要 Kräuter 香料和 Vollkornreis 全谷米。 Sarah 提到有机商店的品质 Hervorragend 意思是极好的。最后他们决定买苹果当 Nachtisch 甜点， 因为现在正是苹果的 Saison 产季，希望大家喜欢今天的健康饮食主题。下次见。